وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وعن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، متفق عليه. وفي رواية الحاكم صلى الظهر والعصر ثم ركب، ولأبي نعيم، ولكن هذه الرواية فيها شيء، ولأبي نعيم في مستخرج مسلم كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل. أي النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم إذا كان خرج من البلد، فخرج من البلد قبل ما يخرج صار وقت الظهر، صلى الظهر في البلد ثم خرج. وإذا كان في السفر يصليهما معا، يعني مثلا أنت سافرت من هون لبرلين، لو كنت في برلين وبدك ترجع لايبسك ودخل عليك الظهر والعصر فصلي الظهر والعصر جميعا. أما إذا كنت هنا ودخل وقت الظهر تصلي الظهر هنا ثم تسافر. أما إذا ما كان دخل وقت الظهر، ما كان دخل وقت وسافرت قبله، ففي الطريق تصلي الظهر والعصر معا، وهذا يسمى الجمع في الصلاة، وعذره السفر هنا. بارك الله فيكم. أنا سألت النبي محمد صلى الله عليه وسلم رايست before the zone implode the semels war they had of ظهر bis zu عصر Zeit verschoben und dann hat beide zusammen gebetet. Und nachdem die Sonne vom Lot des Himmels abweichte, hat der Prophet Muhammad sallam al-Dhuhr gebetet, dann ist weiter gefahren, gereist. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Und hier bei Al-Hakim sagte, der hat Dhuhr und Asr zusammen gebetet. Was bedeutet das, barakallahu fikum? Passt auf. Wenn man jetzt zum Beispiel in der Stadt ist, wo man lebt, und da will man reisen, dann kann man nicht die zwei Gebete zusammenschieben oder ein Gebet vorschieben. Da darf man nicht. Da betet man normal in der Zeit des Gebetes. Aber wenn man auf der Reise ist, wenn du angenommen, du bist in Frankfurt und du fährst nach Hamburg. Wenn du in Hamburg bist, du bist auf der Reise dort und du willst zurück nach Frankfurt, dann betest du Dhuhr und Asr dort zusammen. Und du, natürlich, du sollst auch das verkürzen, das ist zwei Raka, zwei Raka. Und dann fährst du. Wenn du aber in Frankfurt bist, wo du lebst, und du willst reisen, und das ist die Zeit von Dhuhr, dann kannst du nicht Dhuhr kürzen oder zusammenschieben mit Asr, nein, du betest das normal. Nachher. Wenn man, nochmal, wenn man am Ort ist, wo man lebt, dann darf man nicht kürzen. Und wenn man reisen will, dann betet man das Gebet in der Zeit und dann reist man. Aber wenn man auf der Reise ist, schon, dann betet man zwei Gebete zusammen auf der Reise. Du kannst ein Gebet vorschieben und ein Gebet nachschieben. Das kann man machen, barakallahu fikum, jazakallahu khair. Wa an Mu'ad ibn Jabal رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. كان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. هذا الحديث فيه الجمع، الجمع في السفر. اختلف أهل العلم في الجمع، منهم ما قال هذا جمع صوري. شو معنى الجمع الصوري؟ انتبهوا، أنك تؤخر الصلاة إلى قبل دخول الوقت، وقت الصلاة الأخرى. يعني مثلا العصر وقت الظهر يدخل الساعة 12 وينتهي الساعة 2، فأنت تؤخر صلاة الظهر إلى الساعة 51 دقيقة فتصلي الظهر، فأثناء ذلك بقي عندك دقيقتين أو ثلاثة يدخل عليك العصر فتصلي العصر. فقال أنت صليت الظهر بوقته والعصر بوقته. قالوا هذا هو الجمع هنا المقصود به، وقال به كثير من أهل العلم. أما الآخرون قالوا لا، الجمع هو جعل الوقتين وقتا واحدا، وهو الصحيح والله تعالى على أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم صلى جميعا. أما قول ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الظهر جمعا المغرب والعشاء لكي لا يحرج أمته، قالوا هذا جمع صوري وليس جمع إنه الوقت جعل الوقتين فيه، ولكن الصحيح والله تعالى على علم أنه جعل الوقتين وقتا واحدا. بارك الله فيك. معاذ رضوان الله عليه زاكته في ظاهر من البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم سم تبوك أوز كبروخم ده هات ظهر وعصر متاخ وناخ متاخ سكبيت سو زمن قشوبن وند مغرب وند عشاء سو زمن قشوبن داس ات نوخ مال اين بفايز داس من بارك الله فيكم زواي بيت سو زمن شيبن داف wenn man Gründe dafür hat wie zum Beispiel die Reise wenn man reist wenn man krank ist wenn man reist, wenn man krank ist, wenn der Imam sieht, dass das Wetter nicht mitmacht, dann macht man Barakallahu Fikum. Der Imam sagt, wir machen zwei Gebete zusammen. Und so ist die Sache, so ist die Sache in unserer Religion, dass wir zwei Gebete zusammenschieben dürfen. Es gibt manche Gelehrten, die sagen, nein, das ist nicht, dass wir zwei Gebete zusammenschieben, sondern das ist eine Erscheinungsform des Schiebens von zwei Gebeten. Aber man schiebt die nicht zusammen, sondern man macht so. Man betet das erste Gebet, bevor das andere Gebet anfängt, bevor die Zeit vom anderen Gebet. Beispiel. Mittaggebet fängt an 12 Uhr und endet 14 Uhr. Dann betest du, die sagen, man betet so ungefähr 1.50 Uhr, 13.50 Uhr. Dann, wenn man fertig ist, dann bleiben zwei, drei Minuten das Asr-Gebet, Nachmittagsgebet, dann betet man Nachmittagsgebet. Und so hast du jedes Gebet in der Zeit gebetet, aber die Form, Erscheinungsbild, als ob man zwei Gebete zusammengeschoben hat. Das ist eine Meinung von Gelehrten und viele sagen, das ist so. Andere sagen nein. Man darf zwei Gebete zusammenschieben. Das heißt, entweder in der Zeit von Dhuhr oder in der Zeit von Asr betest du zwei. Die zwei Gebete. Und es gibt natürlich eine Überlieferung von Ibn Abbas, dass er gesagt hat, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat in Medina acht Raka'a zusammengebetet und sieben Raka'a. Das bedeutet, er hat Dhuhr und Asr, Mittag und Nachmittag gebetet und Maghrib und Isha zusammengebetet. Als er gefragt wurde, warum hat er der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowas gemacht? Er sagt, damit er das leichter für seine Nation macht. Die anderen, die sagen, das ist Erscheinungsbild. Die sagen, das ist Al-Jama' As-Suri, heißt es, As-Suri. Das wird scheinmäßig. Das scheint so, als ob man zwei Gebete verschiebt. Aber das betet man jedes Gebet in der Zeit. Die anderen sagen, nein, das ist kein Jama' As-Suri, sondern das ist richtig. Weil Al-Jama' bedeutet, dass man die zwei Zeiten eine Zeit macht. Und egal, wann du in diesen zwei Zeiten betest, dann kannst du beten. Wallahu a'lam, das ist die richtige Aussage bei den meisten Gelehrten. Bei anderen, die sagen, dass er es gibt. So sagen, barakallahu fikum, verschiedene Meinungen zu dieser Sache. Wa an ibn Abbas, radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, la taqsuru salata fi aqalli min arba'ati burad, min Mekka ila Uthman. وهذا موقوف لأن فيه متروك وأخرجه ابن خزيمة موقوفا على ابن عباس. البروفة محمد صلى الله عليه وسلم sagte verkürzt das Gebet nicht weniger als vier Etappen. Und diese vier Etappen, die sind von Mekka bis Usfan, von Mekka von Usfan, die sind vielleicht 190 Kilometer, 100 Kilometer so ungefähr. 90 so ungefähr. Diese Überlieferung ist nicht authentisch. Ist nicht authentisch, sondern das ist betätigt von Ibn Abbas, wallahu a'lam. Wa an Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, خير أمتي الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا سافروا قصروا وأفطروا أخرجه الطبراني وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف. طب خفيت محمد صلى الله عليه وسلم ساكت، طب خفيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساكت. دي بستن أنت ما ناتيون زند ينجن wenn sie Sünde begehen, dann bitten sie Allah um Verzeihung. Und wenn sie auf der Reise sind, verkürzen sie das Gebet und brechen sie das Fasten. Denn sie fasten nicht und sie verkürzen das Gebet. Diese Überlieferung ist bei At-Tabarani in Al-Awsat. Aber das ist schwach. Das ist schwach. Barakallahu fikum. Wir haben immer gesagt, schwache Hadithe sind für uns keine Beweise. Wenn ein Hadith schwach ist, dann ist das kein Beweis mehr. وعن عمران بن حسين قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب. واضح؟ صلي قائم، ما تستطيع قاعدة، ما تستطيع على جنب، شلون تقعد؟ تجلس، تجلس متربعا. لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، صلي متربعا. بارك الله فيكم. عمران بن حسين زاكته شاته هيموريدن، شاته هيموريدن. Dann habe ich den Propheten Muhammad s.a.w. gefragt bezüglich des Gebetes. Er sagte mir, bete im Stehen. Wenn du nicht kannst, dann im Sitzen. Wenn du nicht kannst, dann liegen. Auf deiner Seite sozusagen. Oder liegen. Und das ist klar. Ja? Wenn du nicht stehen kannst im Gebet, dann betest du im Sitzen. Wenn du im Sitzen betest, dann machst du, dieser Mann sagt, arabischer Sitz. Ja, so. Ja. Weil Aisha sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, der hat mit dieser Schneidersitz, heißt es, Schneidersitz. Dieser Schneidersitz oder arabischer Sitz. Das bei An-Nasa'i und Abu Dawud. Das ist bei An-Nasa'i und Abu Dawud. Wa'an Jabir قال عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فراه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. يا أخوة، هذا هو الأصل، أن الإنسان إذا ما استطاع أن يصلي قائما يصلي على الأرض جالسا. بعض أهل العلم حتى يرى أنه ما يصلي على الكرسي، هذا إن كان مستطيع يصلي على الأرض، أما إذا مو مستطيع فليصلي على الكرسي ويجعل الركوع أو السجود عفوا أخفض من الركوع. بارك الله فيكم. جابر زاكته der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat einen Kranken besucht. Dann hat den Kranken gesehen, der hat so ein Kissen gehabt und der saß auf dem Kissen und er hat gebetet. Der Prophet hat ihm gesagt, nimm das weg, dieses Kissen nimmst du weg, bete auf dem Boden, bete auf dem Boden. Wenn du nicht kannst, dann zeige mit deinem Körper und mach deine Niederwerfung wie sagt man, tiefer als dein Verbeugen. Das heißt, normalerweise, wenn man im Stehen beten kann, dann steht man im Beten. Dann betet man im Stehen. Wenn man nicht kann, dann im Sitzen, auf dem Boden. Wenn man natürlich auf dem Boden sitzen kann, aber wenn man nicht auf dem Boden sitzen kann, dann kann man auf einen Stuhl beten. Weil manche Gelehrte sagen, man betet nicht auf einem Stuhl, sondern man betet auf dem Boden. Das ist bezüglich des Gebetes von Reise und Gebet von Kranken. Das ist, was wir mit diesem Kapitel, und so sind wir zu Ende, Barakallahu fikum, mit diesem Kapitel. Dann fangen wir das nächste Mal, inshallah, mit Kitab, mit Babu al-Jumu'ah. Das nächste Mal reden wir über Jumu'ah-Gebet. Über Jumu'ah-Gebet. Barakallahu fikum, jazakum Allah khair. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. طيب، jetzt kannst du deine Frage stellen, bitte schön. Das ist falsch, was du machst, Achim. Der Bruder stellt eine Frage, damit die Leute hier im Internet hören. Der sagt, ich bin in der Schule und manchmal schaffe ich nicht Mittaggebet in der Schule. Und dann komme ich nach Hause und dann bete ich das nach. Geht das? Eigentlich nicht. Du machst einen Fehler. Weil das Gebet hat eine bestimmte Zeit. Und du musst dein Gebet in der Zeit verrichten. In der Schule musst du dir einen Platz suchen und während der Schule betest du. Sagst ja, wie? Das dauert 5 Minuten. 5 Minuten sind das. Oder 10 Minuten maximal. Anstatt dass du auch lang betest, bete nur Al-Fatiha. Kein Problem. Vier Rakat betest du, Mittaggebet. Al-Fatiha, Allahu Akbar. Al-Fatiha, Allahu Akbar. Al-Fatiha, Allahu Akbar. Al-Fatiha, Allahu Akbar. Salam alaikum, salam alaikum. Das heißt, du betest minimal. Ja? Du betest minimal, Barakallahu fiik, Barakallahu khairan. Aber das geht nicht. Sagst du mir, ja wie? Es gibt bestimmt eine Bibliothek. Oder es gibt zum Beispiel ein Zimmer am Ende der Schule, oben auf der Treppe, unten im Keller, neben Korridor. Das kann man schaffen. Ja, weil manche Leute sich schämen. Ja, wie? Oh, schäm dich nicht für deine Religion. Ja. Ja, ich weiß, dass manche dich auslachen werden und so weiter. Ja, aber erstes Mal, bei zweitem Mal, beim dritten Mal, das klappt nicht. Die machen das nicht. Und manche zeigen Respekt auch. Und das ist auch ein Da'wa für die Leute. Weil wenn jemand dich sieht, was macht dieser Mann? Der stellt dir die Frage, was du sagst, ich bete. Was ist das Gebet? Schau mal, jetzt viele durch unsere Brüder, die in die Moschee kommen und die in die Schule kommen, schau mal, wie viele Schulen uns besucht haben. Ich meine, wir haben fast jede Woche eine Schule, die uns besucht. Eine Schulklasse, die uns besucht. Das ist durch die Brüder oder die Schwestern und die in den Schulen sind, die Kinder auch. Und das letzte Mal auch hat uns ein Kindergarten besucht. Kindergarten. Die waren 14 Kinder. Weil dort im Kindergarten ein Mädchen, junges Mädchen ist. Und die haben gefragt, ja, warum machst du so, warum machst du so? Da hat sie gesagt, ja, weil ich in die Moschee gehe. Da haben wir gesagt, okay, wir wollen auch diese Moschee sehen. Dann waren sie hier bei uns. Und die waren begeistert und die haben gesagt, wir müssen nochmal kommen. Und wir wollen mit euch kooperieren. Alhamdulillah. Das ist ein Dauer. Arbeit. Nein. Fällt kaum Asila? Ist er nicht, weil wir uns nicht mehr haben, weil wir uns nicht mehr haben. Ich habe keine شوف اذا كنت تصلي واقف تبدا بالوقوف يعني مثلا انا واحد مثلا عامل عمليه هنا وما في ينزل على الارض ما في يجلس على الارض فانت التكبير تقول الله اكبر واقف تبقى واقف الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم امين قل هو الله احد الله الصمد الان بدك تركع تعمل هيك الله اكبر انت ما فيك اكثر سمع الله لمن حمده والسجود شوي تاني الله أكبر هذا إذا فيه ما تستطيع إلا توقف فصلي واقفا ما تستطيع تقف تصلي جالسا تقول ذات بس اسمت أنا في زون دي كرانك است باس أوف ذن يمن فن أونس كرانك است دم بيتت ما الله أكبر مشتين ذن من كان ذن من نشت يبوت نش كان ذن من يبوت نش أوف دم بودن ستسن كان ذن من نش أوف شتول ستسن كان Dann bleibt man im Stehen. Und beim Ruku macht man nur den Rücken, beugt man den Rücken ein bisschen und bei Sujud mehr. So betet man. Hauptsächlich, dass du dein Gebet nicht verlässt. Dein Gebet darfst du nicht verlassen. Das ist wichtig. Gebet in der Zeit. Wenn wir wollen, dann schaffen wir. Allah hilft auch. Subhanahu wa ta'ala. Aber wenn wir nicht wollen und wenn man sich schämt oder wenn man selber, dann schafft man nicht. Ich konnte nicht. Nee, sag nicht, ich konnte nicht, sag, ich wollte nicht. Und das sind zwei Wörter, die so weit voneinander sind. Ich kann nicht, ist anders als ich will nicht. Ja, Chua, la urid und la astati'a. Kalimatani mukhtalifatani. Ma biddi. ما بدي، لا تقول ما أريد، لا أستطيع. لا أستطيع. فذلك يفهم بعض الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم خطأ. قال ما استطعتم، قال ما فيني. شلون ما فيك؟ انت فيك. يعني هل مثلا انسان عنده سيارة، عنده سيارة وبيته قريب 5 دقائق بالسيارة لهون، هذا ما يستطيع يأتي للصلاة؟ يستطيع، بس هو ما بده. وإذا أنت ريش السفر أبيش من دويتش، وإذا أنت ريش السفر أبيش من دويتش، وإنت إبريغنز ده أنت ريش إسلايف وإن ده موشي. طيب إذا كيبت أخلويته إن ده موشي هي فوميا دي متمخن نيش نوا هي منترمت. نعم واحد مريض ايه مريض ده يعشي عمل ما عنده البورتا، ممكن يعمل البورتا مثل ما اعتقد، ولكن وضوء ما يستطيع. شلون ما يستطيع وضوء؟ ما يبعث بريد اللي يقعد له هذا الشيء. إذا ما يستطيع خلاص يتيمم. هو يقعد مثلا بالمشفى ما يمشي. يجيبوا له شوية تراب وحطوا له التراب بعلبة صغيرة ويضرب إيده عليه. واو رمل شوية رمل. أنا بقول إيش قلت أنا في غاضي ومزاج فين أنا بيزون كرانك إيست. Wenn eine Person krank ist und da kann diese Person sich nicht bewegen, überhaupt nicht. Und wie ist mit Wudu? Ja, da kann man Tayammum machen. Tayammum. Das ist Barakallahu fikum, dass man Sand hat oder Erde hat und das schlägt man einmal. Schaut mal, schlägt. Man macht so zusammen. Dann und dann machst du so und so. Das ist alles. Man schlägt auf den Boden, man schlägt 2 Hände nebeneinander und dann drehst du deine Hände zusammen und pustest du raus, damit die Sand weg ist, und dann streichst du über dein Gesicht und dann deine Hände. Das ist Thermo. Das kann ich nicht. Da sagt er, aber er ist im Krankenhaus. Ja, okay, dann gibst du ihm das in einen kleinen so Buchse. Holst du ihm Buchse, wie diese Essen, ja, Frühstückbuchse. Tust du ihm ein bisschen Boden, der schlägt nur einmal und macht Handel. Aber wenn er dann hat, kann er es Wand. Das ist nur in einer Sache. Ja, wenn diese Wand von Sand ist. Er hat dann Besuch, kann nicht bewegen, zum Beispiel. Ja, خلاص, mach ihm welche. Ich soll die welche. بلاش. Wenn man überhaupt weder Wudu machen kann, noch Tayammum, passiert sowas, das passiert, das stimmt. Das passierte einmal mit mir im Krankenhaus. Ich war selber im Krankenhaus und ich war natürlich unter Betäubung, ich war unter Narkose. Und ich bin wach geworden, ich wollte beten. Ich habe gesagt, was sagt er? Er hat gesagt, wir können ihn nicht geben. Ich habe geguckt in der Zeit. Natürlich, ich habe die Uhr anders gesehen. Ja, wirklich. Ja, anders gesehen. Das 12 war bei mir 6 und 9 war 3. Ich weiß nicht. Aber ich habe meine Augen aufgemacht, so einmal ich guckte. Ja, jetzt ist Gebetszeit. Ich habe gesagt, Allahu Akbar. Ich bin dann 4 Stunden später wach geworden. Ich habe gedacht, ich bin noch im Gebet. Ja, da kannst du auch ohne Wudu. Ja, da sollst du nur verstehen, was du sagst. Darf jemand den anderen Wudu machen? Das. Wenn die Krankenschwester schön ist, dann ist das eine andere Beurteilung. Der Hude sagt, Allah hedik. Allah hedik. Allah hedik. ايوه جرحتي شيخي. وكم صبرت؟ هذاك الله يقول هذاك عندي كرنك جنست شينست يا ودي بالوضوء بايديا ما خندات في ne da da sie da da sie so diese zusammen haben nicht aber jemand kann dich zum Beispiel deine Tochter kann das für dich machen deine Frau kann das für dich machen oder dein Bruder kann das für dich machen und sowas im Notfall dann könnte auch jemand für dich machen kein Problem es gibt dafür Beweise zum Beispiel wie als Aisha radhiyallahu anha für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mu'awidat gelesen hat und sowas wegen Bruder, der sagt, Allah yehdik, möge Allah dich recht leiten für diese Bitte. Ich bitte dich um Allahs Willen. Allah yehdik. Das, um Allahs Willen bittet man nur Paradies. Jawarakam, ich kann dir sagen, ich kann dir sagen, ich auf jeden Fall, ruf mich an. Ruf mich an morgen zwischen 12 und 13 Uhr. Samir, kannst du ihm bitte Telefon geben? Der sollte mich anrufen. Ja, la yus'alu bi wajhi Allah illa al-Jannah. Das ist eine große Frage, wenn man sowas sagt. Ja? Das ist eine große Bitte. الله أكبر خير طيب طيب خير ان شاء الله غدا عندنا قران ولا نكمل غدا باب الجمعه والله حبيبي انا بحب يعني بحب هذه الاحاديث بس في فيل حديثة بس يتفي جمخت هذا في هذا بس يتفي 407 حديثة 407 حديثة gelistet aber unter jedem Hadith auch haben wir manchmal 3 oder 4 Hadithe erwähnt. Das bedeutet mal 3 im Durchschnitt. Das bedeutet, wir haben in dieser Zeit 1200 Hadithe erwähnt ungefähr. Mit Ayat, mit Aussagen von Gelehrten. Das heißt wirklich, liebe Brüder und Schwestern, diejenigen von euch, die diese Unterrichte richtig lernen, die müssen jetzt viel Wissen haben. Aber da muss man wiederholen und fragen und so weiter. Khair. طيب. Ich habe eine Freundin, die ist verheiratet und hatte 3. Sie hatte Streit mit ihrem Mann. Im Streit wurde er wohl so wütend, dass er geflucht hat, geflucht über Allah. A'udhu billah. Sie war total fertig und die Frage ist, was ist jetzt das Urteil? Was ist das Urteil über diese Person? Das Urteil über diese Person ist so wie folgt, Barakallahu fikum. Diese Person muss gefragt werden. Hast du gewusst, was du gesagt hast? Hast du gewusst, was du gesagt hast? Wenn diese Person sagt, bei Allah, wenn diese Person sagt, bei Allah, ich habe das nicht gewusst und ich meinte das nicht, dann ist das ein Urteil, das ist eine Beurteilung. Aber wenn man sagt, hast du gewusst, was du sagst? Der sagte, ja, ich sagte das absichtlich, dann a'udhu billah, dann ist diese Person kein Muslim mehr. Nochmal. Hat man gewusst und hat man absichtlich sowas gesagt, dann ist man kein Muslim mehr. Aber war man im Effekt und man hat ihm gesagt, du hast Allah über Allah geflucht. Der sagt, bei Allah wollte ich das nicht. Ich wollte meine Frau verfluchen. Aber dann kam der Name Allah. Ich weiß nicht, was sich geändert hat bei mir. Ich denke, ich habe Virus. Ich denke, Allah Alam, ich habe Virus. Weil das von sich selbst geändert hat. Auf jeden Fall. Könnt ihr mich gut hören? Was war das Letzte, was ich gesagt habe? Du warst das. Okay, Herr. Nochmal, Barakallahu Fikum. Nee, nicht wegen Ernst. Pass auf. Ich habe nicht gesagt Ernst. Nein. Aufpassen. Nicht, dass man falsch versteht. Eine Person hat Streit mit der anderen Person. Dieser Mann hat Streit mit seiner Frau und er wollte sie verfluchen. Nicht Allah. Und da hat man ihm gesagt, fürchte Allah, der hat verflucht und Allah Name kam dazwischen. Und das erschien so, als ob er Allah verflucht hätte, dann fragt man ihn, du hast gerade Allah verflucht, du sagst, astaghfirullah al-azim, a'udhu billah, nein, wallahi, ich wusste nicht, was ich gesagt habe. Diese Person muss Allah um Verzeihung bitten und der soll sowas niemals auch tun. Aber jetzt, die andere Möglichkeit, diese Person macht das und man fragt ihn, du hast Allah verflucht, der sagt ja und ich hab das und ich mach das. Diese Person ist kein Muslim geworden und diese Frau ist von ihm geschieden, der muss sein Shahada wiederholen. Wal-Iyadu Billah, möge Allah uns bewahren. Da muss man richtig hier, passt auf, da kann man nicht so einfach hier Urteil geben, ne? Da sagt man, wo ist der Beweis? Der Beweis ist klar. Der Mann, der hat gesagt, oh Allah, du bist mein Diener, ich bin dein Gott. Er hat gesagt, oh Allah, du bist mein, danke Allah, oder du bist mein Diener und ich bin dein Gott. Der hat gesagt, Allah wäre sein Diener. Der hat das von Freude gesagt. Ja, wenn von Freude sowas gesagt wird, dann bei Aufregen könnte man Schlimmeres sagen. Aber nochmal, Barakallahu Fikum, so wird in diesem Zusammenhang Allah allem verhalten. Das wird, hat er gemeint, hat er nicht gemeint, war er bewusst, als er das gesagt hat oder nicht? Darf eine Schwester, die überhaupt kein Geld hat und in Schulden ist, Insolvenz beantragen? Ja, sie kann. Sie darf. In dieser Situation, sie darf das. Allah, diese Sache. Ich meine, aber dieser Mann hat das nicht, hat nicht was anderes gefunden zu verfluchen, außer möge Allah subhanahu wa ta'ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ja, natürlich verfluchen Allah oder beschimpfen Allah ist der eindeutige Kufr. Da gibt's keine Diskussion. Aber hier, Niyya spielt eine Rolle, Wissen spielt eine Rolle. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Betrunkener, der ist betrunken, wirklich betrunken, und der beschimpft Allah, können wir ihn vom Islam ausschließen? Der ist betrunken oder unter Drogen. Das kannst du nicht. Es gibt Bawadut, es gibt Bedingungen. Wie ist das, wenn ich nach Ruqya hochkomme, nach Ruku hochkomme, lege ich meine Hände auf Brust oder lasse ich sie runter? Lass sie runter. Lass sie runter. Gibt es Beweis? Es gibt keinen Beweis, dass man rechts auf links auf Brust tut. Wenn man jeden Tag 50 Kilometer von zu Hause studiert und dann fährt man jeden Tag 50 Kilometer, kann man zusammenfassen? Ja, du kannst zusammenfassen. Das Hadith, was der Bruder, ich kann das im Arabischen nicht jetzt, nicht, noch ein Tüsselsch, oder? Ich habe nicht Achar, es war das Aschra. Ist der Opa oder der Onkel von meinem Mann auch Mahram? Der Onkel von deinem Mann ist nicht Mahram. Aber sein Opa schon. Sein Opa ist Mahram. Aber sein Onkel nicht. Wallahu a'lam. Khair. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Die anderen Fragen kann man. Die nächsten, inshallah, das nächste Mal morgen. Morgen ist auch ein Tag. Morgen ist ein Unterricht. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Sowieso treffen wir uns inshallah in Elsdorf, ja? Nicht vergessen, wir haben in Elsdorf dieses am Wochenende haben wir unser Seminar. 10.11. 10.11. 12. Oktober ist Seminar in Elsdorf, inshallah. Elsdorf. Inshallah, schöne Vorträge, lass dich überraschen. Erstmal kommst du dann. Alaikum salam. Nahna khallasna. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.